In der DVJK wurde die Technische Oberschule als neue Schulform ins Leben gerufen. Die neuen Schulen werden neben den allgemeinen Bildungsinhalten im Einklang mit ihren regionalen Besonderheiten auch technische Fächer extra unterrichten, zum Beispiel Metallurgie, Kohlenindustrie, Elektrizität, Fischerei, Agrarwissenschaft, Viehzucht, Obstanbau und Chemie. Derzeit sind landesweit mehr als 100 Schulen dieser Art gebildet und nach deren Erfahrungen soll die Zahl künftig weiter zunehmen.